Er sagte, mein Herr, richte der Wahrheit entsprechend, und unser Herr ist der Allerbarmer, bei dem Hilfe zu suchen ist gegen das, was ihr beschreibt.